just so fucking fucked. Yeah. You know they're gonna bring it down now. wir geben uns mehr von dem heißen Scheiß, denn wir kriegen nicht viel von diesem geilen Style. Rap doch mal was Positives. Ich sag, kein Problem, da geht es gar nicht so weniges. Denn hinter einer Fassade aus Sarkasmus und Ironie ist das Leben gar nicht immer so bitter wie Kikori. Auch wenn ich jetzt nur noch 60 Tage zu leben hätte, würde ich euch was Gutes erzählen. Da mach ich jede Wette über die Liebe und die Sonne und das Meer. Wie mehr Styles, mehr Blatt, mehr Nike Air. Über karibische Küche, Essen aus Vietnam. Über den Kuh, über mich, niemand überbieten kann. Über das, was wir erlebt haben in 10 Jahren, in denen es zugegen war, und das ist, was keiner nehmen kann. Nehm an, es ist alles hier oben drin. 20.000 Hände und Stimmen, die uns Stufen singen. Oder am 50 in autonomen Jugendzentren. Auf ehrlich, ohne Fernstart, die Jugendmenschen. Wir suchen doch nur die, die ähnlich wie Gedanken haben. Und was gegen Schlangen haben, und denen wollen wir Danke sagen. Es geht um Liebe zur Sache und darum die Weiß. Und gegen uns wie nur ein paar Gesetze um die Zeit. Es geht uns gut, darum schnell dann auf Holz klopfen. Richtig saufen gehen und morgen alles vollkotzen. Mit vollen Zügen genießen, nehmen und Liebe geben. Jetzt sollt ihr lächeln und tanzen, ohne Widerrede. Sogar wenn ich nüchtern bin, kling ich, als wenn ich Shit rauch. Wenn ihr Hits braucht, müsst ihr nicht aber hören. Denn hier kommt krasse Dörren, die Mike wie Tabak hören. Dieser Beat schlägt, dann trommelt der Windel weich. Denn wir lieben den Scheiß, wie kleine Kinder Klingelstreich. Nicke mit dem Beat und bewegt dein Arsch. Wenn das gleiche Kind am Mike ist, Bon Voyage. Bitte gib mir mehr von dem heißen Scheiß. Wenn ihr das spielt, werden meine Beine weich. Nicke mit dem Beat und bewegt dein Arsch. Wenn das gleiche Kind am Mike ist, Bon Voyage. Bitte gib uns mehr von dem heißen Scheiß, denn wir kriegen nicht genug von diesem Gleichkind-Style. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, check mich aus, ja, ich sag, ja, die Lady, Digga, was geht ab? Verdammt cool, warum haben sie Art? Der Chefsteiner, der Headliner, der mit seiner Mucke Danke sagt. Wie lange können sie alle Beats bekommen? Die Scheiße können sie im Libanon. Geht's euch bereit? My lips.